Erster dies ist der Stammbaum von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Zweiter Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob und Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Dritter Juda zeugte Pares und Sarah mit Tamar. Pares zeugte Hesron und Hesron zeugte Aram. Vierter Aram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Naasson und Naasson zeugte Sammon. Fünfter Sammon zeugte Boas mit Rahab. Boas zeugte Obed mit Ruth und Obed zeugte Ise. Sechster Ise zeugte David, den König. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Siebter Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia und Abia zeugte Asa. Achter Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram und Joram zeugte Usia. Neunter Usia zeugte Jotem, Jotem zeugte Ahas und Ahas zeugte Hiskia. Zehnter Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amos und Amos zeugte Josia. Elfter Josia zeugte Jechonia und seine Brüder zur Zeit des babylonischen Exils. Zwölfter nach dem babylonischen Exil zeugte Jechonia Selathiel und Selathiel zeugte Zerubabel. Dreizehnter Zerubabel zeugte Abud, Abud zeugte Eliakim und Eliakim zeugte Azor. Vierzehnter Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim und Achim zeugte Eliud. Fünfzehnter Eliud zeugte Eliasar, Eliasar zeugte Matan und Matan zeugte Jakob. Sechzehnter Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria. Von Maria wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. 17. Insgesamt gab es also 14 Generationen von Abraham bis David, 14 Generationen von David bis zum babylonischen Exil und 14 Generationen vom babylonischen Exil bis zu Christus. 18. Die Geburt von Jesus Christus geschah so, seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Bevor sie heirateten und zusammenlebten, wurde sie durch den Heiligen Geist schwanger. 19. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechter Mann. Er wollte Maria nicht öffentlich bloßstellen, deshalb plante er, sich heimlich von ihr zu trennen. 20. Während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, Sohn Davids, hab keine Angst, Maria als deine Frau zu nehmen, denn das Kind in ihr ist vom Heiligen Geist. 21. Sie wird einen Sohn bekommen, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erretten. 22. All das geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. 23. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Sie werden ihm den Namen Immanuel geben, was bedeutet, Gott ist mit uns. 24. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. 25. Er hatte keinen Geschlechtsverkehr mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus.